Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Laberzin. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer wird heute euer Herz erobern? Ist das der Aushilfs-Jedi, der dich mit System, aber ohne frische Spätzle bekocht, entschieden die Theorie bestreitet, man könne auch außerhalb von Stuttgart glücklich sein und dich auf Twitter liebevoll trollen wird? Oder ist das das Zeilenende, deine philosophische Flatrate, der kurze Hosen garantiert nur mit Goldkettchen und Sonnenbrille trägt, sich gerne mit dir auf ein Bierchen an Pokestops trifft und Fragen nach dem Sinn des Lebens gerne mal mit einem satten Fick dich beantwortet? So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß dabei. Hier ist die Elite. Danke, Sonja. Und wusch und rein und drin sind wir in der neuen Folge von Die Elite, das Laberzin. Mit dem bezaubernden Aushilfs-Jedi und dem nicht ganz so bezaubernden Zeilenende. Oh, sei doch nicht so hart zu dir selbst, Mensch, was ist denn da los? Ich bin nicht hart, ich bin einfach nur realistisch. Ja. Wenn du das unbedingt möchtest, dann grab dir doch dein Loch. Dafür haben Leute eigentlich irgendwann mal die Depression erfunden, um das professionell zu machen, aber nein. Ich brauche keine Depression, um mich scheiße zu fühlen. Gut. Dann google doch mal, ja? Klaus Krüsken. Ich google Klaus Schwab, Wirtschaftswissenschaftler. Nein, Klaus Iohannis, Präsident von Rumänien. Klaus Krüsken, Fernsehmoderator. Genau. Du hättest auch sagen müssen, dass der Klaus mit C wie Clown geschrieben wird. Hätte ich jetzt gleich als nächstes getan. Ja, der ist ein deutscher Fernseh- und Radiomoderator, Sprecher und Autor. Genau. Und da gehst du jetzt mal auf Bildersuche. Bilder. Ja. Genau. So, und jetzt siehst du hier vermutlich das Bild von B3 History. Ja, da hat der rote Haare und eine Brille, mit der auch CDU-Ministerpräsident werden könnte. Oder du siehst Klaus Krüsken All-TV 1993 YouTube, das Bild. Oh, da rechts, ja? Außen, ja. Oder das Kelloggsautogramme.de Bild. Das sehe ich spontan nicht, aber wenn er da ein sehr offenes Hemd trägt... Du meinst jetzt, also mit offenem Hemd meinst du wahrscheinlich die grau schattierten Minuten, ja. Haare. Nee, das ist dann schon mal was Neues. Nein, aber tatsächlich, das ist Klaus Krüsken. Klaus Krüsken war Moderator von Flipflop. Okay. Flipflop war eine Kinderserie, Kindersendung. Ja. Flipflop wurde tatsächlich, am Anfang war das eine Kindersendung, die eine Stunde dauerte. Mhm. In der drei Schulklassen der siebten Klasse gegeneinander antraten. Okay. Und irgendwann haben die dann tatsächlich dieses Konzept so getauscht, dass sie zweimal in der Woche, oder häufiger in der Woche liefen, dafür dann nur eine halbe Stunde. Und die zweite Folge war dann quasi eine Revanche-Folge. Okay. Das Prinzip ist also quasi 1, 2 oder 3 nur für ältere Kinder, richtig? Das Prinzip, nee, wie alt sind denn die bei 1, 2 oder 3? Das sind auf jeden Fall Grundschüler. Nein, Klassenkassen hat man doch erst in der weiterführenden Schule, oder? 1, 2 oder 3 müssten Grundschüler sein. 5. Klasse, 6. Klasse? Das recherchiere ich hier parallel, während du weiter ausführst, worum es bei Flipflop geht. Gut. Das Interessante an Flipflop, ich hab mir tatsächlich Folgen davon reingezogen. Das Tolle bei Flipflop, übrigens, Klaus Krüsken war später auch Moderator bei der Computerzeit, dem Computermagazin. Okay. Also, daher kennst du ihn vielleicht. Und naja, Anfang der 90er hast du jetzt auch noch nicht so viel mit Computern zu tun gehabt wahrscheinlich. Das stimmt. Da habe ich mehr noch so mit Playmobil gespielt. So, auf alle Fälle, das Interessante also der große Unterschied zwischen 1, 2 oder 3 ist, und Flipflop ist, dass Flipflop ein festes Element hatte, nämlich die Flipflop-Scheibe. Okay. In der Mitte des Studios, also die Klassen saßen quasi auf Rängen, Also auf einer Treppe, auf Rängen und hinter jeder, davor stand immer so ein Buzzer und da konnten die dann draufdrücken. Das heißt, es gab jemanden, der vorne saß und da dann irgendwie Knöpfe gedrückt hat oder mehrere, die Knöpfe gedrückt haben. Und es gab natürlich die Actionspiele. Mhm. Das Actionspiel bestand immer daraus, dass irgendwas mit der Flip-Flop-Scheibe in der Mitte passierte. Da saßen also beispielsweise Kinder auch mit langen Stangen auf Ballons, also auf so Sitzkissen-Ballons, so VIP-Ballons und mussten dann mit der langen Stange Ballons, die an der Decke hingen, wegstechen. Mhm. Das klingt jetzt ganz banal, aber die Scheibe drehte sich zu dem Zeitpunkt noch. Okay. Oder sie mussten beispielsweise auf einem Bein stehen und mit einem Löffel ein Ei balancieren und das während die Scheibe sich drehte, und zwar vor und zurück. Das heißt, auf die drehte nicht nur in die eine Richtung, sondern auch dann möglicherweise ruckartig in die andere zurück. Fancy! Ja, also es war durchaus spannend und es war, und da kommen wir jetzt dazu, ja, es war in dem Fall ähnlich wie 1, 2 oder 3, denn die Fragen, die Ratethemenfragen, die waren natürlich dann schon immer mit einem Thema verbunden. In dem Fall war es zum Beispiel das Thema Verkehr. Geschlecht oder Straße? Straße. Okay. Siebte Klasse. In siebten Klassen muss man das fragen. Und was man dazu sagen muss, dass das richtig Schöne an der Sendung war, es hatte noch eine gewisse Ruhe. Mhm. Es hatte so eine richtige Entspannung, denn es war nicht so, dass da ein Moderator an einem Pult stand und Fragen vortrug, wie es heute ist, sondern tatsächlich saß da dann Klaus Krüsken in seiner Kulisse und machte da irgendwie Anmoderation und stellte dann Fragen. Also er stand nicht an einem Pult, wie irgendwie heutzutage halt Standard ist, so dieses korrekt, nicht korrekt, die gehen sterben oder sowas, sondern tatsächlich, er saß da in seiner Kulisse ganz geschmeidig auf einem Schemelchen, auf einer Karosserie oder sonst irgendwas, moderierte dann, also du hattest da auch tatsächlich ein sehr ruhiges Bild. Mhm. Und du hattest auch kein Publikum drumrum, das Publikum waren die drei Klassen. Okay. Und ja, ich glaube, diese Sendung könnte man heute auch noch gucken, aber ich weiß nicht, ob es die heutige Jugend gucken würde, weil es von der Pace dann doch ein bisschen anders ist. Okay. Und von der Moderation auch. Und du hast keine Influencer, die noch irgendwo mit reinhüpfen. Und du hast natürlich auch, also es gibt immer auch noch eine Quizfrage. Mhm. Und was man dazu sagen muss, und das war das Innovative an der ganzen Geschichte, es gab, also in der späteren Edition gab es Punktesysteme, die waren wesentlich spannender als manchmal heutzutage, wenn du dir solche Quizformate anschaust. Da gibt's in der Runde 1 irgendwie 10 Punkte zu gewinnen und dann gibt's in der Runde 2 irgendwie 5 Fragen, die du beantworten musst und dann gibt's in der dritten Runde irgendwie wieder 20 Fragen, die du beantworten musst. Und dann hast du ja schon so ein Gewicht, dass die eine Runde wichtiger ist als die andere. Ja. Das gab's dort nicht. Okay. Sondern, wenn du in der einen Runde beispielsweise 100 Punkte, 10 Fragen beantworten musstest und die eine Klasse hatte 10 Fragen richtig, die anderen hatten 8 Fragen richtig, dann wurde das Ergebnis auf 100 gerechnet. Das heißt auf Deutsch, die Gewinnermannschaft bekam 100 Punkte. Und die Verlierer, also die Zweiten und Drittplatzierten, bekamen anteilig Punkte. Das heißt auf Deutsch, wenn es 100 Punkte geben, also wenn du 10 Fragen hattest, bekamen die anderen beiden 80 Punkte. Okay. Ja. So, wenn du jetzt so ein Sammelspiel hattest oder sonst irgendwas, dann musstest du da Sachen sammeln. Es gab auch so ein paar kleinere Action-Sachen. Wenn da eine Mannschaft beispielsweise 36 Bälle gesammelt hat, nur als Beispiel, und die andere bekam 27, dann kannst du dir ausrechnen, das ist, ne? Ich habe Philosophie studiert. Die eine hat 75% der anderen geholt, also 27 ist ja quasi 3x9 und 4x9 ist 36, kannst du ausrechnen. Da würde quasi die Mannschaft, die 36 Bälle gesammelt hat, bekäme 100 Punkte und die andere bekäme 75. Und je nachdem, wie anteilig die andere Mannschaft noch wäre, hätte man das, also du hättest quasi die 100 Punkte geteilt durch 36 geteilt und dann je nachdem, wie viele Punkte die anderen Mannschaften hatten, das dann wiederum, das heißt auf Deutsch, es gab in jede Runde für die Siegermannschaft immer 100 Punkte und die anderen Mannschaften anteilig zu dem, was sie in der Runde geleistet haben. Ich verstehe jetzt, warum du skeptisch bist, dass das Konzept heute nicht mehr funktioniert. Weil? Ich es nicht verstanden habe. Okay, einfache Logik. Es gibt 4 Fragen in der Runde zu beantworten, ja? Ja. Okay, eine Klasse schafft 2 Fragen zu beantworten. Ja. Und die anderen beiden Klassen schaffen jeweils 1 Frage zu beantworten. Ja. Also alle Fragen werden beantwortet. Dann hat eine Klasse 2 Punkte. Ja. Und die anderen beiden Klassen haben jeweils 1 Punkt in dieser Runde gemacht. Ja. Das wird immer auf die 100 verteilt. Das heißt, die Klasse, die gewonnen hat, bekommt 100 Punkte. Okay. Und die anderen beiden bekommen anteilig dazu Punkte. Das heißt auf Deutsch, dadurch, dass die eine Gruppe quasi 100 Punkte bekommt, für zwei erspielte Fragepunkte, bekommen die anderen beiden jeweils 50, weil sie ja nur die Hälfte an Punkten gesammelt haben. Ah. Ja, ich finde das ein total faires System, weil du damit quasi jede Runde gleichwertig machst, in gewissem Sinne, weil es immer 100 Punkte zu gewinnen gibt. Mhm. Und damit hast du nicht dieses, ja, wir haben jetzt hier einmal 10 Fragen, einmal 5 Fragen und einmal 20 Fragen. Also im Grunde kannst du auf die ersten 10 und auf die ersten 5 scheißen, wenn du am Ende die 20 richtig hast und damit quasi ja voll durchziehst. Okay, wie schafft es die Sendung dann bis zum Schluss den Spannungsbogen zu halten? Wieso? Naja, bei so linearen Dingen, sagen wir mal, du hast 5 Runden. Ja. Und die eine Truppe gewinnt haushoch die ersten 3 Runden. Dann wird's natürlich schwierig, klar. Aber was heißt übrigens Haus? Ja, gut, haushoch hast du halt auch ganz selten. Das ist das Schöne. Also haushoch hast du selten. Aber du hast es nicht in der Hand, im Unterschied zur Mechanik. Ja, aber wie gesagt, ja, und es gibt ja noch diese Action-Runden zwischendurch, die ja auch nochmal punktemäßig anders gehandhabt werden. Okay. Also diese Flip-Flop-Scheibe. Ja, das war Flip-Flop. Würde heute wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Hattest du Spaß, es dir wieder anzugucken? Ja, klar. Sehr gut. Ja, vor allem, weil es erstens eine Kindheitserinnerung geweckt hat und zweitens so ein ungewohntes Verhalten zur heutigen Zeit, weil wie gesagt, das Lustige ist ja dadurch, dass du in der heutigen Zeit immer so schnell gepaste Sachen hast, auch 1, 2 oder 3 arbeitet mit ganz vielen Einspielern, aber selbst da hast du auch viele schnell und du hast natürlich bei 1, 2 oder 3 dieses nervige Kamerakind. Das hast du halt dort nicht, sondern du hast da halt tatsächlich du hast Einspieler bei Flipflop, unter anderem beim Thema Verkehr natürlich Einspieler, wo was richtig lief oder wo was nicht richtig lief, aber ja. Mhm. Ja, also das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sehr schön. Die zweite Geschichte, die ich gesehen habe, da habe ich dir ja einen Link geschickt. Das war das mit dem rheinischen Sauerbraten, ne? Der Fury. Ja, sag ich doch. Es ist so herrlich. So, Joe, du hast gute Noten in der Schule gehabt. Du darfst dir jetzt ein Gewehr aussuchen. Ungelogen, so stelle ich mir den Mittleren Westen in den USA bis heute vor. Ja, es hat ja so einen ultimativen Cringe-Faktor, was das anging. Also da war so dieses... Hä? Ich weiß nicht, ob diese Serie heute noch funktionieren wird. Also sie stammt ja ursprünglich aus den 50ern. Ja. Und ist schwarz-weiß. Mhm. Und ich saß auch die ganze Zeit da und dachte mir so, warte mal, was machen die eigentlich mit den Pferden? Also, die haben da eine Ranch mit Pferden. Ja. Ja, du hast in keiner Folge irgendwann mal eigentlich rausgefunden, warum die Pferde haben. Also, warum die Pferde halten. Weil Pferde geben ja nichts her im Sinne von Fleisch. Also, du machst natürlich Köttbullar draus. Oder, keine Ahnung, Milch oder sonst irgendwas. Sondern die halten Pferde. Aber es kommt ja nie jemand und sagt, boah, also, ich hätte gern mal 3 Pferde und, ja, dankeschön. Das ist irgendwie bei Fury, ich erinnere mich zumindest nicht, dass das irgendwann mal Thema war. Muss es das? Naja, irgendwann fragt man sich halt schon, warte mal, warum halten die denn Pferde? Hast du dich das als Kind gefragt? Ich habe tatsächlich mal irgendwann gefragt, weil Fury ist ja eigentlich für das, was wir ja wahrgenommen haben als Kinder, immer eine Cowboy-Serie. Aber die haben ja keine Kühe. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist so. Ja, Joe, du bist ein Cowboy. Hä? Wieso? Ihr habt doch gar keine Kühe, Leute. Also. Aber okay. Heute, also da wurde mir wieder klar, ich war ein 9-mal kluges Kind, weil ich habe diese Frage quasi auch tatsächlich gestellt, mal irgendwann, warum halten die eigentlich Pferde? Also wer braucht denn Pferde? Wofür brauchen die die? Hm? Die halten Pferde, wofür? Mhm. Da ist so irgendwann dieser Nutzen irgendwie noch nicht so ganz. Ist eine Frage, die wir uns heute auch so viel häufiger stellen. Ich meine, Daimler baut Autos, wofür brauchen wir die eigentlich? Ist auch eine Frage, die man mal stellen sollte. Nee, um von A nach B zu kommen. Vielleicht braucht man Pferde dafür auch. In den 50ern. Naja, die schießen da ja auch. Wo es Trucks gibt. Die schießen das da ist ja, das ist ja das Lustige, du siehst ja die ganze Zeit Trucks, ne? Ja. Also die kommen ja auch mit ihren typischen klassischen Midwest-Trucks da an. Auch diese Frau Lehrerin natürlich, logischerweise. Und dementsprechend, du hast einen Truck. Also du brauchst quasi eigentlich nicht so viele Pferde in der rauen Menge. Okay. Ja. Verrückt. Also falls, vor allem zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, Maschinenenergie fürs Militär hast du sie auch nicht mehr gebraucht. Sendung über Pferde? Heute? Weiß ich nicht. Ich meine, wir haben ja noch unser Charlie. Läuft der nicht noch? Da bin ich überfragt. Machen wir noch mehr Live-Recherche. Die Kinder bei 1, 2 oder 3 sind übrigens in der 4. oder 5. Klasse. Und unser Charlie. Unser Charlie ist 2000. Die 16. Staffel wurde am 9. Juni 2012 ausgestrahlt und war die letzte. Okay. Ja, läuft aber wahrscheinlich noch. Ja, ansonsten, du hast Lassie. Lassie funktioniert wahrscheinlich heute auch nicht mehr. Wuff, wuff. Und Flipper. Obwohl, du hast Kommissar Rex hast du ja noch gehabt, also. Den gibt's, glaube ich, auch nicht mehr. Kommissar Rex ist der deutsche Lassie für Arme. Wuff. So. Ansonsten, Tiere im Fernsehen als Protagonisten, funktioniert das noch so richtig? Oder ist das so ein Ding aus den 80er, 90ern? Guck dir Lanz an, da sitzen regelmäßig komische Vögel rum. Und Richard David Brecht. Der ist unter komische Vögel mit gemeint. Echt? Ja. Du würdest ihm nicht eine eigene Kategorie geben. Nee, der ist auch Eitler Pfau ist, glaube ich. Mhm. Das kann man machen. Okay. Dann tatsächlich der nächste Spaß, den ich mir noch angeschaut habe. Jetzt bin ich gespannt. War Herzklopfen. Ah, das ist das, worüber wir, wo du gespoilert hast. Genau. Mit Tommy Orner. Kann man sich Tommy Orner heute noch anschauen? Was macht denn der eigentlich? Wahrscheinlich hat er einen Podcast. Tommy Orner. Ich meine, mit dem Nachnamen muss man einen Podcast haben. Ach, guck. Für deine Generation übrigens auch noch so eine Sache. Tim Thaler, kennst du den noch? Dafür bin ich zu jung. Ich weiß, dass es das gab, aber Tim Thaler war 1979, da war ich noch nicht geboren. Ah, hier, Tommy Orner ist neuer Programmchef bei Klassikradio. Ach du Scheiße. Gut, dann wird es Zeit, seine Jugendsünde aufzuarbeiten, nämlich Herzklopfen. Eine Sendung im Bayerischen Rundfunk. Ja. Flipflop übrigens auch Bayerischer Rundfunk. Das ist so die Zeit, in der auch irgendwie Tommy Orner und, also Tommy Orner ist ja in den 90ern. Und weißt du, wer auch noch aus dem Bayerischen Rundfunk rausgefallen ist? Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Genau, Thomas Gottschalk ist da auch rausgefallen. Dementsprechend hast du da, also das ist so die Kaderschmiede irgendwie, wo die Leute herkamen scheinbar. Auf alle Fälle, Tommy Orner. Herzklopfen kannst du dir heute noch anschauen, aber nur mit einem richtigen Cringe-Faktor. Also das ist schon so, okay, warte mal, stopp mal. Und zwar, Ich hatte was falsch erzählt. Okay. Und zwar, die erste Runde besteht darin, dass da entweder 3 Jungs und 6 Mädels sitzen oder 3 Mädels und 6 Jungs. Jeder Junge darf 2 Fragen stellen. Mhm. Das Interessante an der Geschichte ist schon, wenn da 6 Mädels sitzen und jeder Typ darf 2 Fragen stellen, kannst du dir davon ausrechnen, dass es, sobald einer eine zweite Frage an irgendeine Eule stellt, ja, bleibt eine mindestens ohne Frage. Ja. Ja. Wenn du dir das anschaust, dann siehst du schon, okay, die will keiner. Und okay, das ist ja reine Optik in dem Fall. Also reines Auftreten und reine Optik. So. Das zweite Ding ist, dann müssen die Jungs Karten ziehen oder die Mädels Karten ziehen, wer als erstes sich eine raussuchen darf. Das wird also per Zufall entschieden. Ja. Es gibt also eine Fragerunde, dann wird per Zufall entschieden. Und dann jedes Mal, wenn ein Paar zusammengefunden hat, müssen die an ein großes Herz. Mhm. Und an diesem großen Herz müssen die ihre Hand jeweils auf einen Sensor legen. Mhm. Also jeder hat seinen eigenen Sensor, da wird nicht Händchen gehalten. Und dieser Sensor misst die Erregung. Der Hand. Ja, genau. Ich habe auch so geguckt. Also, okay, ihr messt die Erregung. Und zwar die gemeinsame Erregung wird da gemessen. Ja, ja, okay, ja. So. Das Prinzip gab es später auch noch, aber sprich weiter. Du redest jetzt von anderen Dingen, auf die du Hände auflegst, die dann erregt werden. Hm. Das ist nicht das, was ich meine. Also auf Herzen Hände auflegen, um Erregung zu machen. Funktioniert bei Typen ja sowieso wahrscheinlich eher nicht, bei Frauen eher schon. Also da ist andere erogene Zone, intensiv nutzbare Zone. Naja, wurscht, auf alle Fälle. Dann wird tatsächlich das klassische Spiel gespielt, nämlich man steht sich Rücken an Rücken. Ja. Und muss dann Einschätzungsfragen abgeben, und zwar zu sich zum Beispiel. Also die klassischen, das ist so das klassische Hochzeitsspiel, was du quasi machst mit Partnern, wo du sagst, ja, wer von euch ist der Ordentlichere, der eine hebt den Schuh, der andere hebt den anderen Schuh und so weiter und so fort, also solche Sachen. Und da gibt's aber so Persönlichkeitsfragen, so, keine Ahnung, bist du in der Klasse eher der Gemobbte oder wirst du direkt durch Windelweich geprügelt? Mhm. Und also das ist immer mit Ja- und Nein-Fragen und die Leute müssen Kopf schütteln oder nicken. Und je nachdem, wie die beiden gemeinsam abschneiden, gibt's Punkte oder halt nicht. Logisch. Mhm. Ja? Und dann kommt es zur logischen Konsequenz, nämlich dem Salzstangenspiel. Man nimmt eine Salzstange, hält sie zwischen die Münder. Jeder nimmt das eine Ende einer Salzstange in den Mund und dann knabbert man gemeinsam an der Salzstange, bis sie weg ist. Die logische Konsequenz ist, dass wenn du in der Mitte ankommst, du dann noch die Möglichkeit hast zu sagen, okay, man nimmt noch einen zweiten oder dritten Schnapper und interpretiert das als Kuss. Oder man macht nur einen Schnapper und ist dann halt fertig. Aber es soll gut ausschauen, weil das wird teilweise in Zeitlupe gezeigt. In Zeitlupe. Weißt du, was noch viel schöner ist? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also es gibt ja so diese Regel, in welche Richtung Menschen ihren Kopf neigen beim Knutschen. Das entwickeln ja Paare so gemeinsam. Es gibt aber auch so klassische Rollenmuster, an die sich da irgendwie soziologisch so ein bisschen was dran gedengelt hat. Also ich habe mal was dazu gelesen, dass es da auch eine Theorie gibt, wer wohin geht mit seinem Kopf. Okay. Ja, die spannende Frage für mich ist natürlich, okay, wie wird das dort geregelt? Weil ganz selten werden da irgendwie Köpfe so aneinander rumsen, dass es einen Nasenbeinbruch gibt oder sowas. Mhm. Ja, also dementsprechend. Aber gut, das gibt es. Dann gibt es natürlich noch so ein weiteres Einschätzungsspiel. Zwischendurch wird jedes Mal, wenn irgendwelche Pärchen ausscheiden, wird jedes Mal nochmal Hand aufgelegt auf das Herz. Also da wird im Laufe der Sendung wird dreimal diese Handauflegenummer gemacht, um die Erregung zu spüren. Und dann gibt es als letztes Spiel, und da hatte ich einen Fehler gemacht beim Erzählen, und zwar gibt es zwar so ein Herz, das nimmt er auch in die Hand, und da sind auch so zwei Klipse dran, aber die machen die sich an die Ohren, an die Ohrläppchen, und am Ohrläppchen wird dann der Puls gemessen. Und dabei müssen sie sich dann ganz tief in die Augen schauen. Und der Abstand, den die beiden voneinander haben, der wird für jedes Pärchen ermittelt. Und das Pärchen, das den größten Abstand zueinander hat bei der Herznummer, das scheidet aus. Okay. Ja. Also du hast drei Pärchen, die spielen quasi gegeneinander und das Gewinnerpärchen gewinnt einfach nur und darf sich dann irgendwas wünschen. Und die wünschen sich natürlich das, was man sich in den 80ern, 90ern so gewünscht hat. Keine Ahnung, Bungee-Sprung, Rundflug, also die Klassiker halt. Und dann gibt's natürlich die berühmte Frage, ja, das wünschst du dir, wollt ihr das möglicherweise zusammen machen oder wollt ihr euch eigentlich gar nicht mehr sehen? Und ja. Und natürlich wollen sie sich sehen. Und ja, aber ich empfehle tatsächlich, das mal zu gucken, weil die 90er waren echt nicht schön. Also, wir Typen sahen wirklich seltsam aus. So mit 14, 15, 16. Also es klingt irgendwie nicht so viel anders als Big Brother, nur dass bei Big Brother nicht bewusst darauf gesetzt wird, dass sich Pärchen bilden. Na, es ist so ein bisschen Herzblatt für Pupertiere. Okay. Ja, wobei Herzblatt oder mehr so eigentlich mehr so ein bisschen Geld oder Liebe eigentlich, oder? Nur dass nicht rotiert wird. Genau, es ist oder auch so ein bisschen, ja, die Frage, ob man sich wiedersehen möchte am Ende, die hängt ja nicht daran, dass du jetzt am Ende dich entscheidest, ob du die Kohle willst oder nicht, sondern den Gewinn hast du quasi, das Traumpaar wirst du quasi. Die Frage ist nur, ob du den Vorteil, den du da quasi gemeinsam erspielt hast, ob du den gemeinsam nutzt, okay, oder ob du ihn separat voneinander nutzt. Also wenn, okay, du einen Rundflug, weil wahrscheinlich kriegst du den Rundflug so oder so. Die andere Frage ist nur, nimmst du den anderen mit quasi? Okay. Weil es müssen natürlich beide sagen. Also, keine Ahnung, stell dir vor, der eine sagt, ja, ich hätte gern einen Bungee-Sprung und die andere Person sagt, Bungee kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Rundflug, ja, klar, geil. Bungee kann ich nichts mit anfangen. Und deswegen will ich das jetzt auch mit dem anderen nicht machen. So, leck mich. Ja, also, wobei, wenn die beiden sich ja verstehen, dann könnte man das miteinander verbinden und einfach einen Bungee-Sprung aus dem Helikopter machen. Ja, auf alle Fälle, es ist, also, ich drück's mal so aus, die Aussage, wir messen die Erregung. Das würde heute nicht mehr gehen, glaube ich. Davon ab? Diese Salzstangennummer, da musste ich tatsächlich drüber nachdenken, heutzutage würde das wahrscheinlich auf etwaigen Sendern vielleicht sogar mit schwulen Pärchen gemacht werden. Es gibt da Gerüchte halber so eine komische Dating-Show, die ich noch nicht gesehen habe, deshalb kann ich da nichts zu sagen. Das Problem ist, diese Sendung hätte halt der Bayerische Rundfunk nicht produziert. Also da muss ich ja sagen, das Interessante ist für mich, der Bayerische Rundfunk hat sich ja abgeklinkt, als in den 90ern ein Mensch in der Lindenstraße einen anderen Mann geküsst hat. Und der Mensch war ein Mann. Also da hat sich der Bayerische Rundfunk rausgeklinkt. Aber wenn sich jugendliche Menschen am Nachmittag im Fernsehen einfach mal bei einer Salzstange, dann ist es vollkommen okay. Ja, es ist halt Heterosex. Heterosex ist immer okay. Ja, für mich war das wirklich spannend, das nochmal gesehen zu haben, weil für mich so dieses, warte mal, stimmt, du hast da immer drei Pärchen, die da immer sitzen und du hast immer mindestens dreimal die Salzstangennummer. Also es ist gar nicht so, dass du irgendwie, keine Ahnung, das ist in der zweiten oder in der letzten Runde oder sowas, sondern es ist wirklich schon so dieses, okay, diese drei Pärchen müssen das auf jeden Fall durchziehen. Okay. So. Plus, das Interessante ist für mich natürlich auch, mein 15-jähriges Ich hat natürlich an der einen Stelle gedacht, okay, die und die. Und die Typen haben nicht die Mädels genommen, die ich gedacht hätte, die sie nehmen. Das bringt mich auf das, was mich jetzt am Ende noch interessiert hätte. Was passiert eigentlich mit den drei Aussortierten? Die dürfen direkt am Anfang wieder gehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die da natürlich so ein Pool draus bilden. Also sprich, da die werden diese Serie oder diese Folgen in mehreren Wochen produziert haben, also sind, keine Ahnung, in einer Produktionswoche oder in zwei Produktionswochen, und da werden die dann halt quasi geschaut haben, dass die ausgeschieden ist in Runde 1 bei dem einen Ding, dann in der nächsten Runde dann als Auswählende war und so weiter. Also okay, ja, dann in Folge 4 nochmal in anderem Outfit, okay, I see. Ja, in Folge 4 dann einfach nur zwei Tage später beim Dreh, ja, es ist ja nur eine halbe Stunde Sendung, also das drehst du ja quasi in drei Stunden runter. Okay, welchem Sender pitchen wir das? Was, diese Sendung? Ja. Die stammte ursprünglich vom Bayerischen Rundfunk, also. Ja, aber die machen das heute nicht mehr, weil da müssen wir, also ein bisschen modernisieren müssen wir auch schon, also da müssen auch Jungs und Mädchen küssen dürfen. Und sie dürfen sich dann aber auch gegenseitig im Notfall Stromschläge geben, dann macht's RTL 2. Perfekt. Ja, wir nennen das Ganze die Abschussklasse. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Nun gut. Ja, oder eben statt Take Me Out, Blow Me Out. Ja. Mhm. So, aber wie gesagt, Tommy Orner ist jetzt Programmchef bei Klassik Radio. Mhm. Da siehst du mal, was für ein Aufstieg der gemacht hat. Von Tim Thaler über jugendliche Verkupplung am Nachmittag zu Klassikradio. Ja, gibt Schlimmeres. So wie deine nächste Wochenaufgabe. Meine nächste Wochenaufgabe ist schlimm? Ja, ich dachte, wir spielen, nein, es ist sie nicht. Ich dachte mir, wir spielen den Nostalgie-Trip noch ein bisschen weiter. Ja. Und also neben Fernsehen und Zocken haben wir wahrscheinlich beide in unserer Jugend auch einem Hobby gefrönt, das mit Kassetten zu tun hatte. Ja, ne, ja, Kassetten aufnehmen. Das Zusammenstellen von Mixtapes. Ja, ich würde es nicht zusammenstellen nennen, weil du darfst nicht vergessen, deine Jugend war sowieso nochmal eine ganz andere als meine. Ja. Zu deiner Zeit gab es nämlich schon MDs irgendwann. Ja. Und CDs, meine Kindheit vor allem, war noch mit Kassettendeck und Schallplatte geprägt. Du hattest schon CDs. Das war noch ein bisschen was anderes. Und ihr hattet wahrscheinlich schon CDs auch aus der Bücherei und konntet euch auch da möglicherweise CDs anders da zusammenstückeln. Hallo, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ja, und? Bei uns gab es Bücher in der Bücherei. Es hieß ja Bücherei. Ja, aber es gab doch eine Stadtbibliothek. Ja, eine halbe Stunde mit dem Zug entfernt. Ja, also. Ah, ah. I'm sorry. Gut. Okay, also ich soll jetzt gucken, ob ich noch irgendwo alte Kassetten rumliegen habe. Nee, du sollst uns das Elite-Mixtape zusammenstellen. Ich soll das Elite-Mixtape zusammenstellen? Ja. Aus welchem Genre darf ich denn mich bedienen? Also, das Beste aus den 80ern, 80ern und 80er, aber sowas von 80er? Du darfst alles machen. Das Thema ist die Elite, das Mixtape. Okay, also ich soll 20 Tracks versuchen zusammenzufinden, die wir beispielsweise, wenn wir auf Tour wären, hören würden. Zum Beispiel. Okay, ja, das ist ja easy. Oder der Soundtrack für unsere Elite-Bombatantinnen und Bombatanten. Das ist, sei dir. Ich geb dir das dann und da kannst du es dann auf Spotify zusammenstückeln, ne? Das könnte ich so tun, ja. Ja, perfekt, gut, dann stellst du eine Elite-Playlist. Ich mach die Playlist da draus, ja, gerne. Und wir sprechen dann in zwei Wochen darüber, was da so drauf ist und warum. Okay, ja klar, kriege ich hin. Gefällt's dir? Ja, das ist sehr eine schön. Aufgabe. Ja, du vergisst, ich habe in meiner Jugend aufgelegt und als DJ gearbeitet. Ich vergesse das nicht, aber ich brauche Feedback. Ich bin nicht gut darin, Menschen zu lesen, deshalb muss ich sie fragen. Ja, okay. Ja, also ja, ich habe Spaß an der Aufgabe. Das wird schön. Das wird cool. Sehr gut. So, aber wir haben jetzt, ich habe jetzt tatsächlich lang und breit über meine Kindheit so ein bisschen reflektieren können durch diese Sendungen und auch ein bisschen durch meine Jugend. Und die Frage ist jetzt, also ich habe bemerkt, das waren alles Sachen, die ich geguckt habe und an denen ich auch echt Spaß hatte. Ich meine, wir hatten ja auch noch andere Sachen, wir hatten ja Spaß am Mittwoch und das wanderte dann irgendwann auf den Dienstag und hieß dann Spaß am Dienstag. Was für eine clevere Umbenennung. Und ja, ne, du halt dich fest, es gab mal irgendwann die Montagsmaler, die wurden auch auf Dienstags verlegt, direkt hinter Spaß am Dienstag. Also die Montagsmaler am Dienstag. Verrückt, ne? Und jetzt war ja auch die Tage die internationale Funkausstellung in Berlin. Ja. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ich weiß, dass es das gibt. Kennst du noch das Fernsehen von damals, was da war? So mit, nein. So mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch als Chaoten auf einer Bühne, die da irgendwie lustige Sachen machten, unter anderem auch eine Puppe wickelten und so, also solche, nein, Spiele ohne Grenzen Nummern. Also Spiele ohne Grenzen ist mir ein Begriff, aber. Nee, aber solche Spiele ohne Grenzen Nummern, also solche Chaos und Spontanspielshows und natürlich die kleine Bühnenassistentin und Hintergrundreporterin Anke Engelke. Oh je. Als Kinderreporterin damals noch. Oh je. Erinnerst du dich an solche Sachen? Nee, daran nicht. Also meine Fernsehspielshow-Erinnerungen aus der Kindheit sind die 100.000-Mark-Show, die jetzt auch zurück ist. Perfektes Beispiel. Hast du das so irgendwie als gutes Fernsehen in Erinnerung und hast es so verklärt, weil es eigentlich totaler Rotz ist? Oder würdest du auch heute sagen, ja, ist halt eine solide Spielshow? Es war halt spannend. Also du hattest... Es war, aber ist es noch spannend? Bei Jauch musst du 11 Fragen durchhalten und dann bist du auch bei der 100.000. Also, sind es nicht 15? 100.000. Ach so, die, ja. Die 10. Frage ist die 32, die 11. Frage ist die 64 und dann bist du bei 125, also. Ja. Naja, ich erinnere mich düster, dass es ja immer unterschiedliche Spiele am Anfang und das letzte Spiel war dann immer gleich. Ja. Also von daher hatte es so doch, muss offenbar seinen Charme gehabt haben, weil du immer überrascht worden bist. Zum einen, welche Herausforderungen mussten sich die Leute stellen. Dann konntest du ihnen dabei zusehen, wie sie sich bestellen und du hattest trotzdem diese Gleichförmigkeit, dass du am Ende den heißen Draht hattest. Und dann gab's, glaube ich, später diesen Tank, wo jemand Luft anhalten musste, richtig? Ja. Irgendwie sowas. Also, ich meine... Ich weiß, dass es die Sendung gab, ich weiß, dass ich sie eine Zeit lang geschaut habe. Das Interessante ist, ich habe da keinen Nerv irgendwie zu sagen, boah, das muss ich jetzt immer noch mal gucken. Nee, den habe ich tatsächlich auch nicht. Das ist, für mich ist das... Das war halt... Nee, ich glaube, das muss man in dem Gesamtkontext sehen. Das war vor allen Dingen dann dieses klassische Badewanne und Schnittchen und mit der Familie vom Fernseher sitzen Ding. Du saßt in der Badewanne mit der Familie vom Fernseher. Ja. Ihr hattet eine Badewanne im Wohnzimmer stehen, in der Papa saß mit Schnittchen und Mama fütterte ihn und der Sohnemann saß dann auf der anderen Seite der Wanne und ihr habt dann gemeinsam reingeguckt. Jeder hatte eine eigene irgendwie Badewanne. So ein sehr, ihr hattet eine eigene Badewanne im Wohnzimmer stehen. Jeder für sich hatte eine eigene Badewanne. Genau. Und du beklagst dich, dass die Bibliothek sich von euch ferngehalten hat. Wir waren sehr reinlich. Ja, ihr seid ja auch Rheinländer. Ja, jetzt weißt du auch warum. Ihr hattet 3 Badewannen. Du hast ja noch Brüder. Ihr hattet am Ende 5 Badewannen im Wohnzimmer stehen. Mhm. Und dann noch 5 Katzen. Für jede Katze auch noch eine Badewanne. Wir haben kurz darüber nachgedacht, einen Pool anzuschaffen, aber niemand wollte seine Badewanne mit den anderen teilen. Zum Glück hast du nur Brüder. Wieso zum Glück? Hättest du eine Schwester, hättest du dann auch noch gleich Hot Tub Streams gemacht. Auch Typen können Hot Tub Streams machen. Ja, aber die sind nicht so erfolgreich. Darum geht's nicht. Es kommt auf die Plattform an. Es ist Kunst. Hot Tub Streams sind Kunst. Ja. Ich sehe schon deine nächste Wochenaufgabe. möchtest du was Künstlerisches tun? Nein. Ja, heute haben wir mal einen künstlerischen Anspruch. Das letzte Mal war es philosophisch, jetzt ist es künstlerisch. Film mir einen Hot Tub Stream. So, nein, das muss nicht sein. Das wollen wir unseren Bombardantinnen und Bombardanten nicht antun. Außerdem wird dann die bessere Hälfte eifersüchtig. Wenn du im Internet wenn mich noch mehr Leute angeifern als nur er. Okay. Ja, aber tatsächlich diese Kindheitsverklärung von solchen Geschichten. Also das fiel mir jetzt wirklich auf bei Fury. Da hast du wirklich so das wirkte so toll und das war ja auch unterhaltsam. Aber auf der anderen Seite, hast du mal das A-Team geguckt als Kind? Ja, aber nur sehr begrenzt. Also wenn es lief, habe ich es geschaut. Hast du bemerkt, wie viele Menschen beim A-Team draufgegangen sind? Nee, also tatsächlich, das Einzige, an das ich mich erinnern kann, ist, dass sie den einen immer bewusstlos schlagen mussten, damit er fliegt. Ja, aber da waren ja immer böse Leute auf der anderen Seite und die mussten ja jedes Mal, es endete ja jedes Mal damit, dass die irgendwie so eine riesige Nummer aufgebaut haben, womit sie sich dann verteidigen konnten. Ja. Also es gab ja immer irgendwelche Typen, die irgendwelche anderen Typen dominieren wollten, stressen wollten, Schutzgeld erpressen. Ja. Und sonst irgendwas. Das A-Team hat jedes Mal, wenn dann die Kavallerie von den Bösewichten kam, den Ort, an den sie verteidigen wollten, zur Festung quasi gemacht und da dann die anderen in die Luft gesprengt. Und also wenn ich so zurückdenke, dass wir das als Kinderfernsehen gesehen haben, dann haben wir das tierisch verklärt, weil da ging es ja richtig zur Sache. Ja. Gut, das war jetzt nicht unbedingt die Rambo-Nummer, also Rambo ein Maschinengewehr und 20.000 Tote, aber es war schon so, da flogen schon die Fetzen, also. Ja, nicht schlecht, ja gut, ich bin sowieso moralisch verkommen, ich habe zum ersten Mal mit 7, glaube ich, Star Wars gesehen und habe auch nie drüber nachgedacht, was diese armen Sturmtruppler da durchmachen müssen. Ja, das Witzige ist ja, wenn du mal bedenkst, die Sturmtruppler, da stellt sich ja irgendwann raus, dass es Menschen sind. Ja. Und wir haben uns da keine Gedanken darüber gemacht. Das wussten wir relativ zu Beginn schon, dass das Menschen sind. Ich sag ja, da haben wir uns keine großen Gedanken darüber gemacht. Spätestens als du dann allerdings bei Counter-Strike oder bei Half-Life dann auf Soldaten schießen solltest, da war es dann auf einmal für den Jugendschutz ein Problem. Aber Krieg der Sterne oder A-Team? Nö, das kein Thema. Da hast du ja nicht selber geschossen, das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, ja, aber das ist kein Thema. Krieg der Sterne? Yo, gib ihm! Ja. Oder der Angriff auf Hoth, Episode 5. Da kommen riesen Walker und schießen mit riesen großen Laser-Projektilen und ballern damit nicht nur so ein Geschütz weg, sondern gleich mal so einen ganzen Schützengraben. Vollkommen okay, solange kein Blut fließt. Ich meine, das haben zu Star Wars Zeiten haben viele Großväter das noch aus eigener Erfahrung beurteilen können, ob das akkurat dargestellt war. Die haben alle auf dem Eisplaneten gekämpft. Oder was? Auch in Verdun war irgendwann mal Winter. Ja. Da war dann alles bedeckt mit Schnee. Ich dachte, man muss ja nicht immer gleich Stalingrad-Referenzen machen, oder? Ja, aber weißt du, das Schlachtfeld dort war, also bei Stalingrad ist es einfach, da war einfach überall Schnee und der war so hoch, da hast du nichts mehr gesehen und dann warst du eingeschneit. Aber das andere Schlachtfeld, da hast du halt einen Schneegestöber gehabt und dann standen die Soldaten da und guckten, wer da? Ich finde deine Betonung von Verdun schön. Du hast es wer da betont. Ja, wer da? Nicht? Zieht nicht? Nein. No names of games, sagst du doch immer. Ja, aber das war eine Pointe, die sich gewaschen hat und das solltest du doch als reinlicher rein. Okay. Ich darf nicht mehr jeden Tag baden. Der Genosse Winfried hat gesagt, dass da Waschlappen reicht. Ich habe immer noch das Bild von deiner Familie mit Badewanne im Wohnzimmer im Kopf. Ich krieg das irgendwie gerade. Warum? Warum nicht? Vor allem, so eine Badewanne kostet doch. Wart ihr so wohlhabend? So eine Badewanne kostet nicht viel. Also jetzt erbt man ja von Oma und Opa, Großtante, Großonkel. Also ihr habt Menschen um die Ecke gebracht, um Badewannen zu haben. Nein, wir haben Badewannen geerbt. Es waren häufig die wertvollsten Besitztümer und die wurden halt weitergegeben. So war das früher. Manche Leute haben nur das Badewasser vererbt und in manchen Familien sind die ganzen Badewannen vererbt worden. Ganz kurze Frage. Du wurdest aber schon viel zu häufig heiß gebadet bei der Story, oder? Also, was ist denn das für eine Story? Wir hatten 5 Badewannen. Wir wohnten auf dem Land, da hat man Badewanne, da vererbt man sich die Badewanne. Du hast damit angefangen. Ich habe das nur konsequent weitergetrieben. Okay, gut. Also, da bist du selber dran schuld. Ihr saßt da mit einer Badewanne im Wohnzimmer. Auf der anderen Seite spart man sich ja die Couch, ne? Dadurch dann. Du kannst einfach ein Kissen in die Badewanne legen, wenn kein Wasser drin ist. Hast du nie in der Badewanne geschlafen? Nein. Warst du nie so scheiß betrunken, dass du in der Badewanne geschlafen hast? Wir hatten das die Tage davon, dass du es schaffst, selbst im volltrunkenen Zustand noch zu duschen, Zähne zu putzen und dir vielleicht die Haare zu kämmen. Es sind nicht mehr viele, aber du schaffst es noch. Mhm. So. Und du fragst mich, der gesagt hat, nö, ich bin einfach immer ins Bett getorkelt manchmal, wenn es zu viel war. Du fragst mich, ob ich in der Badewanne gepennt habe. Ich bin nie beim. Warum? Ich hab Betten. Ich bin nie beim Duschen in der Badewanne eingeschlafen. Ja, ja, aber ich hab, also in der, es gibt doch immer die Möglichkeit, irgendwo ein Bett zu haben. Ja. Oder eine Couch. Ja. Also in einer Badewanne bin ich noch nicht eingeschlafen. Okay, dann ist deine Badewanne vielleicht nicht so bequem wie meine Badewanne. Naja gut, die Tatsache, dass du in der Badewanne, also dass du in der Badewanne fernsehst, liegt ja auch da verstärkt das ja. Man schläft ja vom Fernseher öfter mal auch ein. Siehst du? Vor allen Dingen, wenn das Programm langweilig ist. Hast du denn irgendwelche Sachen, die Kindheitsgrinch sind, wo du sagen würdest, das würde heute definitiv nicht mehr funktionieren? Oder hast du Sachen, die du auch heute noch ins Fernsehen stecken würdest, aber das bist auch nur du? Sonst alle anderen würden sagen, nee, das ist total, das verklärt er? Boah, das weiß ich gar nicht. Ja, nimm mal irgendwas aus den 90ern, was du gesehen hast, wo du sagst, boah, also das würde ich heute noch mal zeigen, oder wo du sagst, boah, das würde ich heute definitiv nicht wieder zeigen. Also ich hätte doch was aus den 90ern, was ich definitiv nicht mehr zeigen würde im Fernsehen. Was aber gut war eigentlich. Also irgendwie, ich glaube, wenn man sich das heute nochmal anschauen würde, Anton und der kleine Vampir, ist wahrscheinlich schon irgendwie komisch. Mit dem alten Mann, der die Vampire jagt und die sich vor den Eltern Vampiren auch noch ins Sicherheit bringen mussten. Weiß nicht. So, aber spontan das Einzige. Also das, was es in meiner Kindheit gab, das ist da schon ewig und 3 Tage gelaufen und das gibt's wahrscheinlich immer noch alles. Sowas wie Hallo Spencer und die Sesamstraße und die Sendung mit der Maus. Ich habe viel Tom und Jerry geschaut, als ich ein Kind war. Okay, ja, das läuft aber heute noch. Ja, an ganz viel anderes kann ich mich dann tatsächlich nicht erinnern. Also ich weiß, dass es die als die Tiere den Wald verließen, das gab's noch. Das würde wahrscheinlich heute immer noch funktionieren, weil das eine Geschichte über Umweltzerstörung ist. Das ist wahrscheinlich sogar heute aktueller denn je. Da hat man keine Scherereien irgendwie damit, dass man irgendwelche Stereotype bedient, weil Füchse halt Füchse sind und Turmfalken Turmfalken und Maulwürfe Maulwürfe. Es gab die Ketchup-Vampire, aber da kann ich mich an nichts mehr erinnern. Da kann ich also nichts qualifiziert zu sagen, ob das gut oder nicht gut war. Und ansonsten war ich ein Hörspielkind. Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Und bis auf die Frage, was eigentlich mit Boris passiert ist, ist das auch unbedenklich. Der Boris ist in die Stadt gegangen. Nee, der ist doch, ich glaube, der ist auf Kur geschickt worden und ist da nicht mehr zurückgekommen. Ja gut, das kennt man ja aus den 30er Jahren, da sind auch viele in Kur geschickt worden und nicht wieder zurückgekommen. Ja, das gab's auch nach den 30ern noch. Meinst du jetzt in den 50er, 60ern so schwarze Pädagogik? Ja, da gab's doch vor ein paar Jahren so auch Skandal im Süddeutschen. Ja gut, es wurde ja nicht so schnell entnazifiziert. Ja, ja, das ist alles nicht so einfach. Ja, also alles weiter ist bis heute nicht entnazifiziert worden. Ja. Ganz kurz, es gab eine Sendung, ja. Die kam eigentlich, wenn ich es richtig weiß, sogar aus dem britischen Fernsehen. Okay. Die würde glaube ich heute auch so nicht mehr funktionieren. Mhm. Weil, ja, die lief in den 90ern, 94, 95, immer Sonntagmorgens. Die lief davor bei Sky, sehe ich gerade. Okay, ja, die lief bei Sky One. Also 93 bis 95. Und zwar hieß die Sendung Games World. Ich kenne Wayne's World. Nein, Games World. Games World war eine Spielshow. Da traten am Anfang 5 Spieler gegeneinander an und mussten in einer ersten Runde ein Spiel gegeneinander spielen, dann schied einer aus, dann gab es den nächsten, der in der nächsten Runde ausschied und so weiter und so fort. Norman Adelhütte und Robbie Robb. Robbie Robb heißt eigentlich bürgerlich Robert Victor Minich. Ja. Und hat in der Zwischenzeit auch schauspielerisch schon einiges gespielt. Also hat im Kino mitgespielt, hat in Serien mitgespielt, zuletzt auch in der Soko Stuttgart mal vor drei, vier Jahren, ja, also dementsprechend sowas hat er auch gemacht, er hat Schimanski mitgedreht und so weiter, also es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie aus dem Nichts kam und ins Nichts ging, aber was sehr albern war, ist, er schauspielerte dort tatsächlich auch, er schauspielerte den bösen Robbie Robb, den Meister der Spiele und musste dann quasi so ein Fiesling spielen. Und das würde heute, glaube ich, auch so nicht mehr funktionieren, so eine Cringe-Nummer, dass du da irgendwie also es hat schon was von diesen Wrestling-Bösewichten gehabt, weißt du, die da irgendwie stehen und so diese 80er Wrestling-Bösewichte, die so die Frau gekidnappt haben und gesagt, hey, ich habe deine Frau gekidnappt, wir müssen jetzt ein Match machen. Ja, also sowas Cringiges, ja. Und Norman Adelhütte war quasi der zweite Moderator und der war quasi der Moderator, der auf der Seite der Spieler war. Okay. Das würdest du heute nicht mehr machen, so eine Sendung, weil du hättest ja da diese ganzen Influencer und Let's Player und was weiß ich, was die da dann irgendwie dafür reingecastet werden würden. Und das waren dort halt noch tatsächlich einfach nur normale Spieler. Also irgendwelche Gamer, die sich halt beworben haben und gesagt, hey, ich würde da mitmachen gerne. Okay. Verrückt. Ja. Also, ja, Spielshow hat noch Erinnerungen an mich geweckt, in mir geweckt. Was ich mir vorstellen könnte, was noch funktionieren könnte, wäre Carmen Sandiego heute mal wieder als Spielshow. Wo in der Welt ist Carmen Sandiego? Hatten wir mal überlegt, ob wir das mal hier für dich machen. Genau, das wäre nicht schlecht. Was heute definitiv nicht mehr funktionieren würde. Und was man auch bitte in dieser mir in meiner angestaubten 90er Nostalgie mitsamt Technobeats lässt und das wahrscheinlich daran scheitert, dass man heutzutage keine Tastentelefone mehr hat, ist, dass wir Hugo wohl nie wiedersehen werden. Aber Hugo war geil. Also es ist, glaube ich, maximal langweilig wahrscheinlich, obwohl die Menschen gucken heute Let's Plays. Trotzdem, es war sehr simpel. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt von Hugo. Außerdem gab es böse Hexana. Ja, das Schlimme ist, Hugo lief auf Kabelkanal. Kabelkanal, genau. Und da lag der Hund begraben. Liebe Kinderinnen und Kinder, gesegnet mit der späten Geburt, ihr kennt das vielleicht nicht mehr, aber es gab damals noch zwei Arten Fernsehen zu empfangen. Das gibt es nämlich bis heute. Es gibt sogar drei. Ja. Es gab damals zwei Arten, Fernsehen zu empfangen, nämlich Kabel und Satellit. Mhm. Und das gibt es zwar heute auch noch, aber heute hast du nicht mehr den Unterschied, dass es einen Sender gibt, der so groß ist wie der Kabelkanal damals, der sagt, nö, also über Satellit liefern wir nicht aus. Also es wäre, als würde Sat.1 sagen, also wir heißen Sat 1, wir liefern nicht über Kabel. Ja. Das ist so ein bisschen, du kennst diesen Satz aus, was ist es? Ist es Snatch? Die Laut, ist Sneakers die Lautlosen? Oder ist es aus, oder ist er aus Armageddon? Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir machen sowas nicht. So. Nee, kenne ich nicht. Er wünscht sich Wohlgefallen und für jedermann ein gutes Leben oder sowas. Nee, jedermann eine gute Gesinnung. Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir machen sowas nicht. Jo. Was, wie? Wir heißen Sat 1. Wir machen kein Kabelfernsehen. Ja, gut. Das ist natürlich ein Problem. Das gab's damals tatsächlich noch, das Problem. Also der Kabelkanal hat Hugo gesendet und deswegen musste man, wenn man Hugo sehen wollte, bei Freunden, die Kabelfernsehen hatten, vorbeischneiden mittags. Ja. Wobei Kabel 1 dann ja irgendwann, als es, nachdem es sich umbenannt hat, glaube ich, auch auf Satelliten. Ja, klar. Die hießen dann irgendwann Kabel 1 und gingen dann auf Satellit. Mhm. Ich glaube, da gehörten die dann auch schon zu irgendwas dazu. Also da hat irgendwer sie mit Uffi gekauft schon. Die also gehören mittlerweile Anteile. Zu die, ProSiebenSat.1. ProSiebenSat.1, ja. Aber damals gehörten die noch nirgends dazu und wurden dann, glaube ich, entweder von ProSieben übernommen oder ja. Okay. Ja, die wurden irgendwie eingegliedert. Es gibt ja auch noch das Tele 5. Boah, Tele 5. Die gehören wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich zu Kirch auch gehört, ne? Weil Sat. Oder? Ja, doch, müsste. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, Tele 5 gab's ja früher auch, dann gab's die mal eine Zeit lang nicht und dann gab's die wieder. Ja. Also, das ist auch so ein Sender, der. Ja. Ich glaube, ich bin einfach, ja, aber davon abgesehen, bin ich, glaube ich, tatsächlich gut darin zu verdrängen, weil ich glaube, Kabel 1 hatte auch so, einfach so ein Nachmittags-Kinderprogramm. Und ich am Wochenende? Kann mich noch, nee, ich glaube auch unter der Woche. Und ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Nein, um 14 Uhr kam Star Trek. So ein bisschen irgendwie sowas so in die Bimbambino-Richtung. Bimbambino ist Tele 5. Und später dann, glaube ich, RTL 2. Ja. Ja, ich glaube, Kabel 1 hatte sowas aber auch. Aber ich bin mir nicht sicher. Also, wie gesagt, ich bin einfach daran, gut Dinge zu verdrängen. Nee, Sat 1 hatte um 1, glaube ich, MacGyver, um 2 Star Trek und um 3 nochmal irgendwas aus dieser Richtung. Und das Schlimme war, dadurch, dass wir am Anfang kein Kabelfernsehen hatten und auch kein Satellit, haben wir das sowieso nicht mitbekommen. Und später war es dann tatsächlich so, da war Star Trek nichts, was ich gucken wollte und MacGyver war auch nicht meins. Und dementsprechend wusste das, weil Freunde natürlich das schauten oder lief MacGyver sogar um 15 Uhr und dementsprechend wusstest du, den Kumpel kannst du erst um 4 abholen, weil dann hat er Star Trek und MacGyver gesehen. Okay. Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, irgendwo nachmittags lief dann Babylon 5. Das lief aber eher nicht bei Sat 1. Nee, das müsste ProSieben gewesen sein. Das begann aber auch Herr Boxleitner hat eigentlich am Samstag mal irgendwann angefangen, sogar tatsächlich. Also ich habe das unter der Woche geschaut, auf jeden Fall werktäglich. Und ich glaube, es begann aber, also die erste Staffel lief damals so exklusiv relativ samstaglastig, das weiß ich noch. Ich habe es angeschaut, habe da 3 Folgen gesehen und habe gemerkt, nee, das ist nix. Ich habe das wahrscheinlich in der Zweitverwertung oder so mal geschaut und ich bin immer noch gespannt. Es gibt immer mal wieder Gerüchte und Murmeleien, dass es dann doch nochmal einen Film oder nochmal eine Serie gibt. Ich warte. Ja, gut, ich meine, es gibt noch genügend Menschen, die das toll fanden, also dementsprechend. Die Idee war gut. Ja, und das war, CGI war Deep, für Deep Space Nine Zeit. War auch eine gute Idee. Das war ein ganz schlimmer Abklatsch und eine ganz böse Kopie. Naja gut, sie mussten das Budget sparen, mit irgendwas die ganze Zeit durch die Gegend zu fliegen. Sie konnten jetzt halt nur noch stationär arbeiten. Na, das ist relativ günstig eigentlich, also so teuer ist das gar nicht. Ja. Gut. Ansonsten, was hatten wir noch in der Kindheit, was möglicherweise heute nicht mehr funktioniert? Hast du so, also ich habe noch nachgeschaut, also Neues aus Uhlenbusch, das hatte aber damals schon zu sehr Klamauk. Also da waren ja die Figuren auch zu sehr klamaukig. Es war immer so irgendwelche Kinder, die irgendwann verschwanden, weil sie irgendwie ihre Eltern doof fanden oder sonst irgendwas. Also das war so ein bisschen Scheps. Aber da waren du hattest immer so ungefähr ähnliche Figuren, die dann dabei waren und die waren immer so ein bisschen klamaukig. So ein bisschen wie der Nachbar von Peter Lustig, der war ja auch immer so. Herr Paschulke. Genau, Herr Paschulke. Der war ja auch immer so ein bisschen trottelig und torfig. Mhm. Der war vor allen Dingen sehr Allmann. Ja, wie gesagt, ansonsten Games World würde heute nicht mehr funktionieren. Sowas gab es dann witzigerweise auch danach nie wieder. Also es gab nie irgendeine Sendung, in der Menschen Videospiele gegeneinander spielten, zumindest nicht so in den Primetime-Sendern. Ja. Also ja, dafür gab es dann irgendwann Giga. Genau, es gab die Jungs und Mädels bei Giga. Und dann eben jetzt später dann so Game-Dingenskirchen, wie auch immer diese komische Bude da in Hamburg heißt. Keine Ahnung. Wo irgendwann auch eine Zeit lang alles, was irgendwie kreativ, halbwegs kreativ und bekannt war, mal auflief und wie hießen die denn? Rocket Beans! Ach, die Bohnen. Ja, die Rocket Beans, genau. Gibt's die eigentlich noch? Ich glaube ja. Okay. Aber. Ja, das ist ja das, was aus Giga irgendwie rausgefallen ist. So ja, ein das sind, ja, das sind alles Phänomene, mit denen ich mich tatsächlich nicht beschäftige. Ja gut, dafür waren wir beide zu alt, als dass wir es als Kindheit oder Jugend so richtig dafür waren wir. Obwohl, bei dir könnte es noch Kindheit gewesen sein, aber. Das ist vollkommen an mir vorbeigelaufen, tatsächlich. Ja gut, wahrscheinlich habt ihr es bei euch in der Badewanne nicht empfangen. Ja, wir mussten uns ja, dadurch, dass unsere Badewannen alle im Wohnzimmer standen, mussten wir uns alle auf ein Fernsehprogramm einigen. Genau. Gut, wir haben Fragen reingekriegt. Wollen wir die in dieser Folge besprechen? Wollen wir daraus einen Bonus machen oder wollen wir das in die nächste Folge mit reinnehmen? Ich schau mal gerade. Nö, ich denke, das machen wir in einer der nächsten Folgen. Gut, oder wir machen daraus einen Bonus. Oder wir machen daraus einen Bonus. Genau, können wir auch mal machen. Den nehmen wir dann nächste Woche auf. Wir müssen schließlich noch eine zweite Folge produzieren. Also jetzt ganz schnell abmoderieren, tschüss sagen und frisch machen. Tschüss. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dieelite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com/dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter @dieelitepodcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an aushilfs-cd oder zeilenende@dieelite.org. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.